Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Filmexe-Podcasts. Heute in kleiner Besetzung. Niklas und ich haben uns überlegt, wir reden über Filme, die uns verstört haben, weil wir zu jung waren, als wir sie gesehen haben. Oder es gab einzelne Szenen, die uns Albträume bereitet haben. Und ja, vielleicht kennt der ein oder andere diese Filme tatsächlich noch oder kann zumindest ein wenig nachvollziehen, warum uns diese einzelnen Filmelemente ein wenig unheimlich waren. Von außerhalb betrachtet wirkt es vielleicht hier und da ein wenig lustig, lächerlich, was wir jetzt gleich so auflisten werden. Aber ja, fangen wir einfach mal an. Niklas, möchtest du einfach mal einen Film vorstellen? Ja, also ich kann mich nicht mal an so viele Filme erinnern, die ich wirklich unheimlich fand als Kind. Aber es gibt doch schon einige. Und dazu zählt absurderweise der erste Spider-Man-Film mit Tobey Maguire. Da gibt es halt eines, also ich fand das Design von dem grünen Kobold als Kind schon immer unheimlich, auch in den Comics. Und es gibt halt eine Szene, in der ein Haus brennt und der grüne Kobold sitzt unter so einem komischen Laken und tut so, als wäre eine alte Frau, die gerettet werden muss. Und in dem Moment, in dem Spider-Man sich nähert, wirft er denn das Laken hinter sich und dreht sich um und man sieht die Maske, diese grüne Fratze. Und das hat mich dann schon noch in Träumen verfolgt, dieser Anblick. Also diese Szene mit dem, weil dann das Haus auch brennt und überall Qualm ist und so. Und ja, genau. Das An die Szene selbst erinnere ich mich gar nicht mehr so. Aber den grünen Kobold, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, weil er auch, selbst wenn er diese Maske nicht aufhat, wie heißt der Schauspieler? Ich habe seinen Namen vergessen. Ja. Willem Dafoe, genau. Sowieso so eine ausdrucksstarke Mimik hat und teilweise auch so ein bisschen Grimassen schneidet hier und da. Und das kann ich dahingehend schon nachvollziehen, ja. Ja, das war die Szene. Genau. Bei dir noch irgendwelche Filme, die dir einfallen? Ja, ich würde anfangen mit einem Film, einem Zeichentrickfilm, den viele so wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben, obwohl er einen relativ bekannten und bedeutenden Namen trägt, und zwar Pinocchio. Und ich meine hier keine der Realverfilmungen, sondern wirklich ein Zeichentrickfilm, wovon es auch mehrere gab. Ich glaube auch von Disney, weiß ich gar nicht. Ich glaube, einige waren von Disney, Pinocchio. Es gibt einen Pinocchio von Disney, einen sehr alten aus den 40ern, glaube okay, ich. Ach so alt ist der. Ja, den ich meine, der ist von einer, ich weiß gar nicht von welcher Produktionsfirma, von einem Grafikdesigner, der auch die Figur zu He-Man und alles drumherum entwickelt hat. Glaube ich, ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Und zwar geht es um Pinocchio und der Zauberer, der Herrscher der Nacht. Der Herrscher der Nacht, genau. Der wirklich sehr düster ist, vor allem für einen Zeichentrickfilm oder für einen Kinderfilm. Und ich glaube, du hast den auch gesehen mal. Habe ich dir den mal gezeigt? Nee, habe ich. Also ich kenne nur dieses eine Bild, wo er quasi die Puppe so lenkt. Der Puppenspieler, genau. Also es ist an sich die im Großen und Ganzen die Originalstory, so wie man sie von Pinocchio kennt. Teilweise ist es etwas abgewandelt, vielleicht weil sie nicht alle Rechte daran hatten oder es nicht ganz so ähnlich darstellen durften wie das Original. Zum Beispiel im Original Pinocchio, glaube ich, gibt es so eine Heuschrecke, die ihn begleitet oder irgendwie so. Das haben sie ein bisschen abgewandelt, das ist ein anderes Tier und so. Aber im Großen und Ganzen ist es das, was man kennt. Beziehungsweise Pinocchio wird halt am Anfang von einer guten Fee in einen echten Jungen verwandelt. Ich weiß nicht, ob das im Original Pinocchio auch so ist. Erst am Schluss. Also erst ist er eine Puppe, die lebendig wird, und am Schluss wird er ein menschlicher Junge. Okay, und hier ist es tatsächlich am Anfang. Und Geppetto, der Puppenmacher, glaube ich, ja, genau, freut sich dann auch und so weiter. Und er schickt dann Pinocchio irgendwann mit einer Schmuckschatulle in die Stadt, weil er, Ich glaube, er soll sie irgendwo abgeben und kriegt dafür was im Gegentausch oder so. Er vertraut ihm die an. Und zwischendurch trifft er aber auf Trickbetrüger, die versuchen, ihm die abzunehmen und so weiter. Gibt es auch im Original, das sind die Katze und der Fuchs. Genau, und da sind es ein dicker Kater und ein Affe, der so Hütchenspielertricks macht. Und er verfolgt die dann, meiner Meinung nach, wenn ich mich recht erinnere, um diese Schatulle wiederzubekommen. Naja, wie auch immer, und gerät dann in die Stadt und so weiter und trifft in der Stadt auf einen Jahrmarkt, der dort gerade ist, wo ein Puppenspieler gerade eine Aufführung hat, die er sich anschaut, mit Marionetten. Und lange Rede, kurzer Sinn, dieser Puppenspieler schafft es, ihn wieder zurückzuverwandeln in eine Puppe. Und genau diese Einstellung ist es auch, diese Szene. Wahrscheinlich findet man die auch einzeln bei YouTube. Ich glaube, man findet auch den gesamten Film bei YouTube auf Englisch. War äußerst verstörend, weil Pinocchio quasi, während die Musik des Leierkastens von diesem bösen Puppenspieler, der auch so eine sehr finstere oder eine sehr grässliche Grimasse dabei zieht oder lacht, laut böse lacht, wie man das kennt, der Puppenspieler genau spielt diese unheimliche Melodie, und während sie immer schneller läuft und weiterläuft, verwandelt sich Pinocchio langsam wieder in Holz und kann sich nicht mehr bewegen und so weiter, und ist am Ende wieder eine Marionette. Und diese Stelle fand ich sehr lange sehr unheimlich, und ich hatte letztens tatsächlich Lust, mir diesen Film nochmal anzuschauen, weil er sowohl vom Zeichenstil her wirklich ansprechend ist und ungewohnt düster und leider auch viel zu wenig Beachtung damals bekommen hat, als der rauskam. Also, wenn man nachschauen möchte auf YouTube, findet den unter Pinocchio und der Herrscher der Nacht oder auch Pinocchio and the Emperor of the Night. Genau. Ja. Ja, also Angst vor Puppen kann ich durchaus nachvollziehen. Ja. Ich hatte auch früher, also wenn ich irgendwie im Wachsfigurenkabinett gewesen bin und die Puppen waren sehr lebensecht gestaltet, habe ich mir dann als Kind auch manchmal vorgestellt, dass die dann irgendwie zwinkern oder die Hand bewegen. Und ja, zum Thema Pinocchio, da fällt mir auch eine Verfilmung ein, die allerdings mit realen Darstellern gespielt wird. Und das ist eine deutsch-französisch-amerikanische Koproduktion, glaube ich. Auch mit bekannten Schauspielern wie zum Beispiel Udo Kier, der dann den Puppenspieler spielt. Und ja, das Design der Puppe ist ziemlich, also nicht direkt unheimlich, aber die Puppe hat sehr große, starre Augen und bewegt sich halt auch ziemlich hölzern. Also die Technik damals ist schon ziemlich gut. Es ist eine Puppe, die von Puppenspielern an Stäben geführt wurde, die dann aus der Szene nachträglich rausretuschiert worden sind. Und es gibt von diesem Film noch eine Fortsetzung, die im Karneval spielt. Und Karnevalsfilme fand ich auch immer unheimlich. Karneval, das ist schlimm. Zirkus, Karneval, das ist ganz furchtbar, ja. Und da gibt es eine Szene, wo Pinocchio wieder ein Junge ist und einen Kumpel mit in diesen Karneval nimmt und sie sich die Attraktion angucken. Da gibt es eine Szene mit einem Clown, der die Hände in den Gesicht, das Gesicht in den Händen vergraben hat und schluchzt. Und in dem Moment, in dem er die Hände vom Gesicht nimmt, ist sein Gesicht ganz ausdruckslos und man sieht keine Träne auf seinem Gesicht. Ja. Und was ich auch unheimlich fand, also in dem ersten Film ist es ja auch schon so, dass Kinder verwandelt werden in Esel, glaube ich. Und in dem zweiten Film wird zumindest ein Junge in einen Fisch verwandelt, der dann immer noch das Gesicht des Jungen hat und so im Bassin rumschwimmt und auch in einer Szene gegessen werden soll. Und das hat mich als Kind immer so, also ich fand halt dieses, dass man diesen Fisch hat mit dem Gesicht eines Menschen, das hat mir immer irgendwie so zugesetzt. Also einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Ja, das kann ich auch irgendwie rückblickend sagen. Das sind oft am unheimlichsten so Gestalten oder Figuren waren, die gewisse menschliche Züge hatten oder überwiegend menschlich, aber nicht menschlich sind oder zumindest irgendwas haben, was da nicht hingehört, wo man so merkt, das ist nicht richtig. Ne? Also Pinocchio hat das ja oder so plötzlich so eine Mimik, die man nicht erwartet, weil es halt dann doch nicht menschlich ist. So dieses, kenne ich, ist vertraut, ist ein Mensch? Nee, ist doch kein Mensch. Das ist, glaube ich, immer, das ist relativ heftig immer sowas. Ja. Deswegen auch Puppen und so. Ja, aber besonders glaub, als Kind. Genau, Puppen sind da, glaube ich, so oft genannt. Ja, dann ein Film, der mir auch noch einfällt. Eigentlich gar kein gruseliger Film. Also einer meiner sowieso Lieblingsfilme, würde ich fast meinen, den ich gesehen habe, bestimmt, als ich, keine Ahnung, 8 war oder so. Auch wenn ich da von der Handlung noch nicht alles verstanden habe, war Spiel mir das Lied vom Tod. Hast du gesehen, nehme ich an. Hast du den mal gesehen? Nee, ich kenne nur die Szene am Anfang. Okay, wo er am Bahnhof, wo die drei Typen am Bahnhof waren? Also wo sein Vater stirbt. Wo er den auf seinen Schultern hat. Das und ist nicht so, am... Ach so. Ist das nicht am Anfang? Nein. Ist das eine Rückblende? Ja, es gibt Rückblenden. Okay, das ist die einzige Szene, die ich kenne. Mehrfach in der Rückblende vor, genau. Aber es geht tatsächlich um diese Szene. Also über diese Szene möchte ich reden. Der Film ist ja so ein 4-Stunden-Werk. Damals, als ich den gesehen habe, habe ich auch nicht alles von der Handlung so verstanden. Braucht man jetzt ja auch gar nicht so thematisieren. Natürlich, wer ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen. Und zwar ist auch ein Sergio Leone-Film. Mit der Musik von Ennio Morricone, wie ganz viele dieser Western um diese Zeit, mit Charles Bronson in der Hauptrolle. Und Charles Bronson ist halt der Mann mit der Mundharmonika, der zwischendurch immer diese ganz berühmte Melodie spielt. Der Protagonist in dem Film. Genau, oder dieses Thema. Er taucht immer hier und da auf in der Stadt, beziehungsweise genau, sucht nach jemandem, aber keiner weiß so wirklich, wer er ist. Und er sucht mehr oder weniger den Mörder seines Vaters, genau, vor 30 Jahren oder sonst wie. Da geht es um die Szene, die du angesprochen hast, die man manchmal in der Rückblende sieht. Und zwar, jetzt kommt hier ein Spoiler, das heißt, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und den euch noch ansehen wollt, überspringt die nächsten 3 Minuten. Und zwar sieht man in der Rückblende immer, wie er noch als Jugendlicher seinen Vater auf den Schultern trägt, er selbst mit den Knien im Sand, und der Vater steht auf seinen Schultern, Galgen um seinen Hals und hängt in einem Torbogen irgendwo in der mexikanischen Wüste, und den Mörder seines Vaters, genau, der steckt ihm die Mundharmonika in den Mund, dem Jungen, dem Protagonisten dann später, und sagt ihm, spiel mir ein Lied. Und dann wartet er genüsslich mehr oder weniger. Bis der Junge zusammenbricht, weil er das Gewicht nicht mehr halten kann und über ihm. Gut, den Rest kann man sich denken. Gar nicht unbedingt die Szene an sich fand ich damals so bedrückend, sondern... Die Melodie? Die Melodie in Kombination mit... es gibt eine Einstellung, wo man quasi so ein bisschen in die Wüste oder in die Steppe schaut, aus der Sicht des Protagonisten, des Jungen, und er sieht aus weiter Ferne diesen oder seinen Rivalen auf ihn zukommen. Und dazu läuft diese relativ unheimliche Mundharmonika-Musik. Und man erkennt diese menschliche Gestalt, aber sie ist eine verformte Silhouette, wo der Kopf ganz schmal ist. Dadurch, dass es halt so heiß ist und da kennt man ja das Flimmern so in der Ferne, also am Horizont flimmert es ja, und dadurch sieht man den Menschen halt noch nicht scharf, sondern nur diese Silhouette eines Menschen, die ein bisschen was Alienhaftes hat, die dann immer langsam näher kommt, und dann irgendwann sieht man, das ist Henry Fonda, glaube ich, ist der Schauspieler, sieht man da so sein Grinsen, wie er dann näher kommt, und diese Einstellung mich lange Zeit beschäftigt, beziehungsweise fand ich damals sehr unheimlich. Trotzdem natürlich auch ein ganz toller Film, und ich habe den auch bestimmt mehrfach gesehen. Nicht bestimmt, aber als Kind fandest du 4-5 Mal gesehen, aber diese Szene fand ich damals sehr unheimlich, genau, mit dieser Musik. Also, ja, sowieso Empfehlung anschauen, und genau. Das wäre so meine zweite Einstellung. Ja, der einzige Film, der mich als Kind wirklich verstört hat, war, kann man eigentlich auch nachvollziehen, finde ich, heute noch, ist der Film Ronja Räubertochter. Ich glaube, ein, Deutscher Film? nee, nicht deutsch, die Autorin. Ach, vielleicht skandinavisch oder so? Nee, Astrid Lindgren, woher Doch. kam die nochmal? Skandinavien? Ja, Ja, das meine kann schon. sein. Dänemark, Schweden, irgendwie so. Es ist auf jeden Fall, schneit es viel in dem Film. Ja. Ja, jedenfalls gibt es ja da die, also das Buch ist ja auch relativ bekannt, ist glaube ich ein Kinderbuchklassiker von der Räubertochter. Habe ich nie gelesen, aber ich habe den Film, glaube ich, wir haben den zusammen gesehen, damals im Kino oder so. Ich glaube, den haben wir sogar an der Schule gesehen. Oder in der Schule selbst, ja. Na gut. Ja, jedenfalls, also was ganz interessant zu wissen ist, was ich aber damals noch nicht wusste, als ich den Film gesehen habe, dass beide Regisseure, die den Film gemacht haben, nach den Dreharbeiten gestorben sind. Der erste Regisseur hat den Dreh nur vorbereitet, ist dann an Krebs gestorben und ein anderer Regisseur hat dann den Film quasi gedreht und ist dann nach den Dreharbeiten auch verstorben. Und was ich halt an dem Film so unheimlich fand, ist genau die erste Szene, in der Ronja geboren wird, weil, also Die die, Geburt explizit gezeigt wird. ja, naja, nicht, die sieht man, glaube ich, nicht in, also ich kann mich nicht mehr genau an die Szene erinnern, man sieht die, glaube ich, nicht wirklich, aber das spielt halt in dieser Räuberburg, wo die Räuber halt zusammensitzen und es gewittert draußen und die Mutter kriegt halt gerade das Kind und das draußen, ist halt dieses Gewitter mit Donner und Blitz und um den Turm herum fliegen Harpyien, also aus der griechischen Mythologie, Vögel mit den Gesichtern von Frauen. Und das sind in einem Film verkleidete Darstellerinnen, die sehr seltsame Vogelmasken aufhaben und auch Flügel, ich glaube sogar mit echten Vogelfedern. Und die Stimmen von den Harpyien fand ich immer unheimlich, weil die sehr, sehr schrill sind und sehr gehässig. Und die sagen auch, glaube ich, irgendwas mit, dass sie das Blut trinken wollen oder so. Und Ich erinnere mich dunkel, ja. ja, es gibt halt außer diesen Harpyien gibt es in dem ganzen Film noch andere Kreaturen, die aber jetzt für die Handlung nicht so wichtig sind. Also es spielt ja eigentlich in einer realen Welt. Und trotzdem gibt es aber einige Szenen, in denen fantastische Kreaturen auftauchen. Und in einer Szene, da ist es Nacht und Ronja ist, glaube ich, auf einem Felsen und zwischen den Steinen kommen dann irgendwann so lumpige Gestalten, die man gar nicht richtig erkennt, die nur aus irgendwelchen Umhängen bestehen, auf sie zugekrochen. Das ist halt eine Szene, die ich noch unheimlich fand. Und eine andere Szene, eine dritte, die eigentlich gar nicht unheimlich gemeint ist, der geht es halt um kleine Gnome. Wie sie die gemacht haben, weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls wohnen die unter der Erde in so einer kleinen Hütte, die sie sich gebaut haben. Und Ronja hat die, glaube ich, irgendwie geärgert. Und sie ist dann halt, diese Gnome sitzen halt unten in ihrer Wohnung. Und sie bricht mit dem einen Fuß im Eis ein. Und der Fuß sticht dann durch das Eis durch und ist dann in der Wohnung von den Gnomen. Und einer der Gnome hängt dann so eine Kinderschaukel für sein Baby dann an diesen Fuß ran und der Fuß wird so behandelt, als ob er quasi jetzt zur Wohnung dazugehört. Und ja, sie kommt halt mit dem Fuß nicht mehr weg und kriegt dann auch Panik, und dass sie den Fuß nicht mehr rauskriegt. Aber die Gnome hören sie halt auch, aber für sie ist es halt ganz selbstverständlich, dass der Fuß jetzt irgendwie dazugehört, so. Und ja, die Szene fand ich irgendwie recht seltsam. Also, weil die Ja, Gnome kann. eigentlich friedlich sind, aber trotzdem in der Szene irgendwie grausam, weil sie halt ihr nicht helfen und das irgendwie nicht sehen, dass es halt ein Gegen, also der Fuß halt zu einer Was menschlichen Lebendiges ist. Person Ja, gehört. kann ich irgendwo nachvollziehen. Kann ich mir auch ganz gut bildlich vorstellen. Ist lustig, ja. Ja, hätte ich direkt Lust, hinterher Den mir Film die. zu sehen. Ja, zumindest diese Szenen, die du da besprochen hast. Wo du das gesagt hast mit den Harpyien, ist mir noch ein Zeichentrickfilm eingefallen, den du, glaube ich, den du auch gesehen hast, bin ich mir relativ sicher, den ich damals ziemlich auch, kann man schon sagen, verstörend fand, der auch einen ganz außergewöhnlichen, wie ich finde, Zeichenstil hatte. Und Ah, zwar okay, ja, doch, den habe ich auch gesehen. Das letzte Einhorn, genau. Und zwar, ja, alleine die Art der Zeichnung, ich weiß gar nicht, wirkt teilweise so ein bisschen, Japanisch. ich hätte eher gesagt, wie auf einigen mittelalterlichen Abbildungen, zumindest im Intro des Filmes. Nee, ich glaube, ich vermische das jetzt ein bisschen. Im Intro des Filmes werden manchmal aus den normalen Zeichentricksequenzen werden so Standbilder. Da frieren die ein und sehen dann ein bisschen aus wie so auf alten Teppichen, so mittelalterlichen Teppichen. Gibt zum Beispiel so eine Einstellung mit Löwen, die sehen dann ganz anders aus. Also dieses Intro fand ich immer unheimlich, weil es auch wieder so verfremdet wird, noch mehr verfremdet wird. Und da weiß ich auch noch, ich fand äußerst unheimlich, weiß nicht, wie gut du den noch in Erinnerung hast, da gibt es auch so eine Art Zirkus oder so ein fahrendes Volk oder so eine Tierausstellung, glaube ich, war das, Ja, um genau, so mit einer eine Hexe, alte Hexe, genau, die auch die die Tiere Darstellung. irgendwie verkleidet hat, dass sie aussehen wie Fabeltiere und Genau. das dann irgendwie dem Publikum so verkauft Genau, hat. da gibt es dann so einen Käfig, da ist so ein ganz trauriger Löwe drin, dem sie irgend sowas angezogen hat, dass er ganz gespenstisch aussieht. Und auch einen Geier, den sie da ausstellt, auch so ein riesiges Viech. Und teilweise sind da so groteske Darstellungen. Auch später dann noch in dem Schloss passiert noch ganz viel. Das Ganze fühlt sich die ganze Zeit unheimlich an. Das ist Von der alles Atmosphäre von her. der Atmosphäre düster, Und so ein bisschen bedrückend auch. genau, ungreifbar, so nur bedrückend. Es gibt keinen Charakter, den man irgendwie, bis auf vielleicht den Zauberer Schmendrick, den gibt es da noch, ist der einzige irgendwie Charakter, mit dem man so ein bisschen mitfühlen kann oder der ganz nett oder gut ist. Den Film fand ich immer sehr bedrückend. Aber auch toll, auch toll. Also, es gilt eigentlich für fast alle Filme, von denen ich hier spreche, was natürlich auch immer so ein bisschen mit Nostalgie zusammenhängt, ne? Dass man denen jetzt so was abgewinnen kann, was wahrscheinlich andere teilweise gar nicht nachvollziehen können. Dass ich zu all diesen Filmen, die ich jetzt erwähnt habe, natürlich auch sage, tolle Filme haben einen Haben halt halt. zur Kindheit dazugehört. Genau. Das letzte Einhorn, ja, so als als Einschub. Ja, und dann noch ein anderer Film, mal ausnahmsweise kein Zeichentrickfilm, den ich gar nicht in Gänze gesehen habe, sondern nur eine kurze Einstellung, die sollte ich auch gar nicht sehen, sondern ich habe die zufällig gesehen, weil meine Eltern die Ist gesehen auch kein haben. Kinderfilm. Nee, ich habe, wie ich glaube, tatsächlich im ungünstigsten Moment auf den Fernseher oder eine Szene mitgeschaut, und zwar aus dem Film Alien, den ich weiß gar nicht, ob ich ihn danach nochmal vollständig gesehen habe, tatsächlich. Und ich weiß auch nicht, ob es im ersten Teil ist, ich meine aber ja. Und zwar habe ich genau die Szene gesehen, wo ein Alien aus der Brust einer der Protagonisten herausbricht. Das Embryo von dem Das Alien. Embryo, genau. Ich habe da drin gar kein Alien gesehen damals, sondern eine Art Hummerwesen. Ist auch ähnlich. Genau, was so mit so Klauen oder sonst was ist, da rausbricht halt aus dem Oberkörper. Und das war eklig und schlimm. Ich glaube, das war das erste wirklich Schlimme, was ich gesehen habe, obwohl es, also was wirklich nicht kindgerecht war. Ich habe ja auch relativ früh so Herr der Ringe oder sonst was gesehen, wo sie sich natürlich auch abschlachten oder sonst was. Aber da dieses plötzliche Rausbrechen aus dem Ja, weil Inneren des man halt nicht Körpers, damit rechnet. damit rechnet man gar nicht, und das ist Die da. Schauspieler übrigens auch nicht. Ja, genau, hast du mir mal erzählt, ja. Ja, das, also nur der Schauspieler, der den Typen spielt, der quasi stirbt, also aus dem das Alien herausbricht, der war eingeweiht vom Regisseur und hat dann einen Anzug angehabt, der dann halt quasi aufbricht in dieser Szene und dann diese Puppe ausspuckt. Und die anderen Schauspieler, denen wurde gesagt, sie sollen eine Kaffeepause machen im Set und haben sich dann halt da so rumgesetzt. Die Kameras liefen immer noch, davon wussten die aber nichts und haben dann ganz normal da irgendwie Kaffee getrunken mit dem Schauspieler, der eingeweiht war, bis dann irgendwann halt dieses Alien da rausgekommen ist. Und dementsprechend war die Reaktion von den Schauspielern auch wirklich echt Ja, in der Szene. das muss ich mir aber auf jeden Fall nochmal anschauen, wo du das sagst, ja. Und dann schauen, Ist auf jeden ob Fall man das sieht. ein böser Trick vom Regisseur. Ja, das stimmt. Aber schick auch. Genau. Hast du noch einen Film? ja, schon wieder ein Zeichentrickfilm. Ist Naja, eigentlich auch logisch. nicht. Unheimlich gedacht eigentlich. Nee, na doch, die Szene ist schon unheimlich gedacht, aber wenn man sie sich jetzt anschaut, ist es natürlich ja, witzig oder, ja, keine Ahnung, man hat keinen... Es ist gänzlich so jetzt subjektiv, dass wir das irgendwie... gruselig finden. Gruselig genau. Finden, genau. Jemand anderes gruselig finden. Ja, sind ja immer so eigene Eindrücke. Und ja, und es ist jetzt auch kein Film, den ich mir jetzt irgendwie freiwillig nochmal angucken würde. Der lief halt im Fernsehen, Anastasia, ein Zeichentrickfilm. Sagt mir auch gar nichts. Der sich mit der Legende befasst, dass Anastasia eventuell doch das Massaker an ihrer Familie überlebt hat, also die Zarenfamilie. Ach so. Und weil es da dann auch irgendwie so im wirklichen Leben Doppelgänger gegeben hat, also Doppelgängerin, die behauptet haben, sie wären Anastasia gewesen. Mhm. Und damit befasst sich halt auch der Film und auch mit Rasputin, der quasi den Untergang der Zarenfamilie herbeigeführt hat und auch einen als Magier galt oder als Mönch, aber an dem Film dann halt so als böser Zauberer dargestellt wird, der dann auch wirklich so magische Fähigkeiten, Fähigkeiten hat. Mhm. Und in einer Szene, da geht es halt, also es geht halt im Großen und Ganzen darum, dass ein Waisenkind quasi, die Anja heißt, macht sich halt auf den Weg nach Paris und trifft dort einen Schwindler, der ehemals im Zarenhof als kleiner Junge, als Küchenjunge gearbeitet hat und der Fürstin, glaube ich, von Russland, die dann auch irgendwie in dem Film das Massaker überstanden hat, eine falsche Anastasia vorführen will, um Geld dafür zu kassieren. Und er sieht halt diese Ähnlichkeit zwischen dieser Anja und Anastasia und nimmt sie dann halt mit diesen Hintergedanken. Hm. Und letztendlich stellt sich dann heraus, dass Anja wirklich Anastasia ist. Und die Szene, die ich unheimlich fand, ist eine Szene, die auf einem Schiff spielt, auf dem Weg nach Paris. Und Anastasia wird von Dämonen quasi nachts heimgesucht, die irgendwie so eine Fata Morgana vorgaukeln, in der sie ihre Familie wieder sieht. Da läuft sie dann irgendwie durch so einen Wald und das sieht alles so aus, so ein bisschen Biedermeier-Stil, so wie diese Landschaftsmalereien. Mhm. Und ihre Familie, die sitzt halt unten in so einem Wasserbecken, also in so einer Schlucht, wo halt so Wasser ist. Und man sieht dann halt immer, es wird dann immer geschnitten zwischen dem, was wirklich passiert, also wie sie halt das Schiff übers das Deck langläuft auf die Planken zu und dann halt immer die Ansicht aus ihrer Sicht in dieser Traumwelt und am Schluss sieht man halt, wie ihr Vater unten sitzt und sagt, komm, spring und irgendwann verwandelt er sich dann halt in so einen Dämon, der dann nach ihr greift und das fand ich dann halt als Kind irgendwie gruselig, aber aus heutiger Sicht, das ist auch nicht so gruselig, wenn man also das mit anderen Disney-Filmen vergleicht, in dem irgendwelche Zauberer oder Dämonen zu sehen sind. Ja. Ja, das weiß man auch immer nicht genau, was man dann später wirklich unheimlich findet. Das sind ja manchmal auch wirklich gar nicht die Szenen, die es eigentlich sein sollten. Ja, einen Film habe ich dir aber auch schon von berichtet gehabt mal, den ich auch noch aufgeschrieben habe. Ja, ist eine Realverfilmung vom Zauberer von Oz. Genau, The Wizard von Oz. Mhm. Ich glaube, es ist auch die berühmteste. Ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmt auch mehrere. Ja, gibt es mehr. Es gibt sogar eine mit Michael Jackson und Diana Ross. Ach so, ja. Ich meine die berühmteste, wo sie ja, aus den 40ern. Genau, genau. Mhm. Wo, glaube ich, teilweise der Löwe und der... Simon. Genau, sind echte Darsteller, ne? Verkleidet. Ja, das sind verkleidete Darsteller. Genau, das war das. Ja, und da gab es eine Szene, die mich wahrscheinlich lange beeinflusst hat. Und zwar hat da gibt es ja mehrere Hexen oder so, die Hexe des Westens oder sonst was. Die des Ostens, glaube ich. Und die des Ostens oder so, kämpfen gegeneinander. Und auf jeden Fall, die böse Hexe hat in ihrer Gefolgschaft so geflügelte Affen. Meiner Meinung nach. Mit blauer Haut. Genau, so ein bisschen Ghule, würde ich jetzt heute sagen. Wobei Ghul ist ja nicht so klar definiert. Die sie lossendet, glaube ich, teilweise, um die zu entführen oder sonst was. Und das auch schafft. Sie hat dann so eine Herrschar von geflügelten Affen, die teilweise auch den Hund der Hauptprotagonistin Ellie mitnehmen und entführen, glaube ich. Der. Und diese... Vor allem, glaube ich, diese eine Einstellung, wie dann dieser geflügelte Affe. Hier haben wir es schon wieder. Ich fand du Affen, hast Ellie gesagt, Dorothea ist die Alice aus dem russischen... Richtig, genau. Der russischen Version. Genau, als Hintergrundinformation, genau. Es gibt noch eine russische Adaption der gesamten Buchreihe. Das ist ja eigentlich Ist ja eigentlich. Amerikanisch. Wobei es ist, genau, im Original ist es, glaube ich, ein Buch, The Wizard of Oz. Und es gibt eine russische Adaption davon. Ich habe jetzt den Namen vergessen von dem Autor. Autor weiß ich jetzt auch nicht. Genau, und der hat, hat eigentlich fast die gleiche Geschichte nochmal genommen für den ersten Teil, weil die amerikanische Version, glaube ich, nicht veröffentlicht. Verboten. Die war in Russland verboten. Genau. Der fand das Buch halt so toll und genau. Wollte, dass die Russen das auch lesen. Genau, und hat dann Der Zauber des Markenstadt draus gemacht. Das war auch tatsächlich das Buch, was ich damals gelesen habe. Ich kannte also den Zauberer von Oz gar nicht. Und fand das Buch aber auch immer toll, um jetzt mal kurz diesen Exkurs zu machen und auch die nachfolgenden Geschichten, die er sich dann dazu ausgedacht hat. Auf jeden Fall Dorothy heißt die, genau. Ihr Hund wird entführt von diesen Affen und hier werden wir wieder bei menschenähnlichen Gestalten, die aber nicht menschlich sind. Affen fand ich früher auch unheimlich. Also vor allem so Schimpansen kam ich nicht mehr so mit klar. Auch in Tierdokus? Tierdokus habe ich damals, glaube ich, nicht so gesehen. Also kam nicht so vor. Oder im Zoo? Ja, im Zoo ging es vielleicht, aber das war ja auch nicht so oft. Nee, ich habe mich jetzt nicht gefürchtet explizit vor Affen, aber fand es irgendwo fremd, seltsam. Ne? Und genau, die greifen dann halt den Hund und fliegen mit dem weg. Und diese Affendarstellung, die hat mich dann teilweise tatsächlich so in Albträume begleitet. Und die habe ich eingebaut in so Erstickungsträume, wo mich dann so ein geflügelter Affe wirkt. Habe ich auch schon oft erzählt. Hat mich viele Jahre lang beschäftigt. Und du wusstest gar nicht, dass es aus diesem Film war. Genau. Irgendwann habe ich den viele Jahre später nochmal gesehen und habe gedacht, das habe ich garantiert von dort, weil da gibt es diese geflügelten Affen. Da war ich das erste Mal, ich will jetzt nicht sagen schockiert, aber habe ich gedacht, oh je, genau daher habe ich das genommen. Und einige Zeit später habe ich diesen Aha-Effekt nochmal gehabt, auf gewisse Art und Weise, als ich auf verschiedenen, auch alten Abbildungen, gibt es auf Gemälden und sonst was, Abbildungen von sogenannten Nachtmaren, beziehungsweise Nachtmaren gesehen habe. Mhm. Das ist, wird auch Alp genannt, daher leitet sich auch Albtraum ab mit B. Das sind auch affenähnliche Gestalten, mehr oder weniger. Oder hundeähnlich auch manchmal. Genau, und die setzen sich dem Mythos nach, der Legende nach, teilweise dem Schlafenden auf die Brust, sodass er keine Luft mehr kriegt. Und die dann quasi auch Albträume und Erstickungsträume haben. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich mir gedacht, das war schon ziemlich nah da dran. Und deswegen finde ich diesen Mythos da drum, oder diese Gestalt dieses Ghouls, manchmal ist es auch ein Ghoul, oder Nachtmars, wo auch Nightmare herkommt, glaube ich, sehr immer noch interessant und unheimlich, diese gesamte Darstellung davon, ja. Genau, das hat mich am längsten beschäftigt oder wachgehalten nachts. Genau. Ja, ich glaube, das ist jetzt so alles erstmal so, was mir einfällt. Ja, Zauberer von Oz fand ich auch einige Szenen unheimlich, besonders die mit dem fliegenden Haus, wo das Haus in diesen Tornado gerät und fliegt und am Fenster irgendwelche komischen Sachen vorbeifliegen. Ist am Anfang, glaube ich, ne? Ja, das ist so ziemlich am Anfang. Ich glaube, zwischendurch mit dem Sturm. Sieht man da irgendwen auf dem Fahrrad? Oder? Ja, genau, das ist dann, das ist irgendeine böse Frau, die sie kennt. Und die verwandelt sich dann in die Hexe und fliegt dann an dem Fenster vorbei. Genau. Und die Affen fand ich nicht wirklich gruselig, aber ich fand, dass wie sie aussahen, fand ich interessant, weil die halt blaues Fell haben und blaue Gesichter und dann mal so Jacken auch anhatten. Genau. Und diese Hüte, die in Arabien manchmal getragen werden, die so rund sind und mit so einem Band am Kinn befestigt sind. Ja. Und das fand ich irgendwie seltsam. So halt verkleidet, so ein bisschen so menschlich, so auf Diener, so auf menschliche genau, Diener. Genau, auf Butler. Auch so ein bisschen Butler-Hotel-mäßig oder so, genau. Und dann diese blaue Farbe dazu. Diese blaue Farbe, diese Mischung aus angepasst ans Menschliche und gleichzeitig aber auch überhaupt nicht. Und so irgendwo willenlos. Ja, fand ich auch immer Die spannend. Kleinwüchsigen, fandest du die auch gruselig? An die erinnere ich mich gar nicht. Mit dem, wo sie das Lied singen, irgendwie, dass sie zur Smaragdenstadt muss, wo sie dem gelben Steinweg folgt. Ja. Und da sind dann irgendwie Kleinwüchsige oder Kinder, die Blumen darstellen. Also die haben dann so Hauben, die aussehen wie Blumenblätter. Und das fand ich als Kind auch mal irgendwie leicht seltsam. Weiß ich aber nicht mehr. Kann ich mich nicht dran erinnern. Das ist auch zu lange her. Ich glaube, ich habe mir den irgendwann wegen dieser Szene, weil ich dann herausgefunden habe, der lief irgendwann im Fernsehen, dass das... Ich habe den mit dir mal geschaut und dann hast du gesagt, dass du dich daran erinnern kannst, dass die Affen aus deinem Traum... Muss aber kommen. Auch schon lange her sein. Ja, das ist schon ewig her. Sogar auf VHS haben wir den gesehen. Ja. Sehr gut. Na gut. Ja, dann haben wir mal eine etwas kürzere Ausgabe des Podcasts. Macht ja auch nichts. Ich hoffe, dieser Exkurs querbeet durch Zeichentrickfilme und Fernsehfilme und Filme, die man sich wahrscheinlich sonst eigentlich nicht mehr so anschaut, hat euch irgendwas gebracht. Aber da sind schon doch auch wirklich einige sehenswerte Filme dabei, die man sich mal so irgendwie anschauen kann, vielleicht am Nachmittag oder so. Vielleicht ist, weiß ich nicht, füllt kein Abendprogramm so mit mehreren Leuten, aber gibt teilweise ganz interessante so Ansätze oder Ideen oder einzelne Szenen. Vor allem so würde ich sagen, also Spielmitglied vom Tod, gut, ist Klassiker, klar. Das letzte Einhorn, wenn man den nicht kennt, ist wirklich für einen Zeichentrickfilm sehr interessant, auch so vom Stil. Und würdest du einen von deinen Filmen jetzt noch empfehlen? Also würdest du empfehlen, Ronja Räubertochter. Ronja Räubertochter anschaut? Das ist gut, ja. Ja. Genau, würde ich vielleicht auch so sagen. Also habe ich zwei jetzt auch nicht mehr so auf Pinocchio dem ist. Eher seltsam. Ja, ist seltsam. Ich habe den Film als Kind sehr oft gesehen, weil ich den irgendwie interessant herfand vom Stil und ich das irgendwie mit diesem Karneval auch fasziniert gleichzeitig. Genau. Ja. Aber letztendlich ist es, glaube ich, also ist es kein wirklich guter Film. Zirkus ist aber auch wirklich so ein Element, ne? Wird ja auch gerne irgendwo eingesetzt, auch so tatsächlich in Horrorfilmen oder sonst was. Es hat auch immer was Unheimliches. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Hast du eine Idee? Aber oft ist die Musik ja eigentlich auch unheimlich. Clowns sind ja eigentlich auch nichts. Ich habe nie bei einem Clown lachen können. Fandest du je Clowns lustig? Sind eigentlich auch unheimlich, so, ne? Weil sie sich ja so verstellen. Naja, es gibt ja auch den traurigen Clown und den lustigen Clown. Und ich finde den traurigen Clown finde ich schon ein bisschen gruselig. Ja, genau. Ich weiß auch, ich glaube, das erste Mal, dass ich für ein paar Minuten, dass ich mal verloren gegangen bin, war auf einem Zirkusausflug. Okay, mit der Schule? Ja, oder noch im Kindergarten, glaube ich. Dann war ich 4 oder 5 und wir haben einen Zirkusbesuch gemacht, weil er in der Stadt war. Und da bin ich mal verloren gegangen. Gut, ich bin nirgendwo irgendwo gelandet, da waren ja tausende Menschen. Es war natürlich auch kein Zirkus wie im Film oder es war kein Karneval. Kein Gruselkabinett oder so. Okay. Kein Karneval, sondern einfach normal, wo es eine Zirkusvorstellung gibt mit Elefanten und Artisten. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Das war jetzt aber auch kein Trauma oder so. Aber das ist wirklich ein Element, womit man ganz gut unheimliche Szenen auch erzeugen kann. War aber schon immer so. Gut, dann hoffentlich nächste Mal wieder oder wahrscheinlich nächste Mal wieder in voller Besetzung, auch mit Tim und Stefan. Und mal schauen, worüber wir dann reden. Und ansonsten, genau, wir sagen es immer wieder, schaut auch gerne auf unserer Seite vorbei, ne? filmexit.wordpress.com. Freuen uns über jeden, der da mal zufällig draufklickt und unsere Kritiken oder sonst was liest. Oder absichtlich, genau. Und ja, dann sprechen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Genau. Genau. Tschö. Tschüss.